Wie die anderen hatte auch er sein Gesicht in ein Halstuch gehüllt, aber als Mohn von seinen Gegnern befreit sich drohend auf ihn stürzte, da wurde durch die Bewegung, die er machte, um gut zu sehen und Mohn entgegenzutreten, ein Stück weißen Leinens sichtbar, das als Verband um seinen Kopf lag. In diesem Augenblick rief ich Mohn zu: »Nimm dich in Acht, hinter dir kommt jemand!« Er hatte nicht Zeit, sich herumzudrehen, als von der Schranke her, der er den Rücken zudrehte, ein großer Kerl auftauchte, geschickt sein Halstuch um den Hals meines Freundes warf und ihn nach rückwärts umlegte. Sofort stürzten sich die vier Gegner Mohns, die er in den Schnee geworfen hatte, wieder auf ihn, um ihn wehrlos zu machen. Sie banden ihm die Arme mit einem Strick, die Beine mit einem Halstuch zusammen und der junge Mensch mit dem verbundenen Kopf untersuchte seine Taschen. Der zuletzt Gekommene, der Mann mit dem Lasso, hatte eine kleine Kerze entzündet, die er mit der Hand schützte. Und jedes Mal, wenn er ein neues Papier entdeckte, trat der Führer näher an das Licht heran, um zu lesen. Endlich entfaltete er jene mit Inschriften bedeckte Karte, an der Mohn seit seiner Rückkehr arbeitete. Und er rief freudig aus: »Diesmal haben wir ihn. Hier ist der Plan. Hier ist der Wegweiser. Wir wollen sehen, ob der Bursche dahin gegangen ist, wohin ich annehme.« Sein Begleiter löschte die Kerze aus. Jeder nahm seine Mütze und seinen Gürtel wieder an sich, alle verschwanden, stillschweigend, wie sie gekommen waren, so dass ich nun schleunigst meinen Kameraden befreien konnte. »Mit dieser Karte wird er nicht sehr weit kommen«, sagte Mohn sich erhebend. Und wir gingen langsam zurück, denn er hinkte ein wenig. Bei der Kirche fanden wir Herrn Sorel und Vater Pasquier. »Ihr habt nichts gesehen?« fragten sie. »Wir auch nicht.« Dank der dunklen Nacht bemerkten sie nichts. Der Schlächter verließ uns und Herr Sorel ging schnell heim, weil er schlafen wollte. Aber wir beide blieben oben in unserem Zimmer beim Schein der Lampe, die Milly uns gelassen hatte, noch lange auf, um unsere zerrissenen Blusen zu flicken, und unterhielten uns dabei halblaut über das Erlebte wie zwei Waffengefährten am Abend einer verlorenen Schlacht. Das Aufstehen am anderen Tage war mühsam. Um 8:30, als gerade Herr Sorel das Zeichen zum Beginn des Unterrichts gab, kamen wir ganz außer Atem an, um uns an unsere Bank zu stellen. Da wir zu spät kamen, stellten wir uns irgendwo hin. Gewöhnlich war Mohn der erste in der langen Reihe Schüler, die Ellenbogen an Ellenbogen mit ihren Büchern, Heften und Federhaltern beladen dastanden, um sie von Herrn Sorel ansehen zu lassen. Ich war erstaunt über die stillschweigende Zuvorkommenheit, mit der man uns Platz machte, um in die Mitte der Reihe zu kommen. Und während Herr Sorel, den Beginn der Stunde um einige Minuten hinausschiebend, den großen Mohn prüfte, sah ich neugierig nach links und rechts, um die Gesichter unserer Feinde vom Vorabend zu betrachten. Der erste, den ich bemerkte, war der, an den ich unaufhörlich dachte, aber der letzte, den ich an diesem Ort zu sehen erwartet hätte. Er stand an dem üblichen Platze Mohns als erster von allen, einen Fuß auf der Treppenstufe, eine Schulter und den Rucksack, den er auf dem Rücken hatte, gegen die Türe gelehnt. Sein feines, sehr bleiches Gesicht mit einigen Sommersprossen war vorgebeugt und mit einer Art verächtlicher und vergnüglicher Neugier uns zugewendet. Der Schädel und eine ganze Seite des Gesichts waren weiß verbunden. Ich erkannte den Führer der Bande wieder, den jungen Komödianten, der uns am Vorabend ausgeplündert hatte. Im Winter kamen oft solche Schüler zu uns, Schiffer, die durch das Eis auf den Kanälen festgehalten waren, Lehrlinge oder Reisende, die durch den Schnee nicht weiter konnten. Sie blieben 2 Tage oder einen ganzen Monat, selten länger im Kursus. Gegenstände der Neugier während der ersten Stunden wurden sie bald nicht mehr beachtet und verschwanden schnell in der Menge der gewöhnlichen Schüler. Aber diesen konnte man nicht so schnell vergessen. Der Zufall wollte es, dass an diesem Tage der große Mohn an der Reihe war, die Klasse auszukehren. Und schon am Morgen hatte ich, als ich mit dem Komödianten sprach, ihm gesagt, dass die Neuen stets ohne weiteres dazu bestimmt seien, am Tage ihrer Ankunft den zweiten Kehrer abzugeben. »Du wirst im Schulzimmer bleiben«, hatte mein Kamerad zu mir gesagt, »und während ich ihn halte, wirst du ihm den Plan wieder nehmen, den er mir gestohlen hat.« Ich saß also auf einem kleinen Tisch in der Nähe des Fensters und las beim letzten Tagesschimmer. Ich sah die beiden stillschweigend die Schulbänke rücken. Der große Mohn schweigsam und mit hartem Gesichtsausdruck, seine schwarze Bluse hinten mit 3 Knöpfen geschlossen und vom Gürtel zusammengehalten, der andere zart und nervös, den Kopf wie ein Verwundeter verbunden. Er trug einen abgerissenen Überzieher mit Löchern, die ich am Tage nicht bemerkt hatte. Mit einem fast wilden Eifer hob und stieß er die Tische in toller Überstürzung und lächelte dabei ein wenig. Man hätte glauben können, er spiele dabei irgendein außerordentliches Spiel, dessen Stichwort wir nicht kannten. So kamen sie in den dunkelsten Winkel des Zimmers, um den letzten Tisch wegzurücken. Hier konnte Mohn seinen Gegner im Handumdrehen umwerfen, ohne dass jemand von draußen sie hätte durchs Fenster sehen können. Ich begriff nicht, dass er sich eine solche Gelegenheit entgehen ließ. Der andere, der jetzt nahe der Türe war, konnte jeden Augenblick verschwinden unter dem Vorwand, dass die Arbeit beendet sei, und wir hätten ihn nicht wiedergesehen. Der Plan und alle die Nachforschungen, zu denen Mohn so lange Zeit gebraucht hatte, sie zu finden, zu vergleichen und zu sammeln, wären für uns verloren gewesen. Der letzte Tisch wurde weggerückt, ohne dass etwas geschah. Aber in dem Augenblick, als alle beide wieder ans andere Ende des Zimmers zurückkamen und auf der Schwelle noch ein letztes Mal fegten, sagte Mohn mit gesenktem Kopf und ohne unseren Feind zu betrachten, mit leiser Stimme: »Ihr Verband ist blutig und ihre Kleider sind zerrissen.« Der andere betrachtete ihn einen Augenblick, nicht etwa überrascht von dem, was er sagte, sondern tief bewegt, dass er es sagte. Er antwortete: »Sie wollten mir ihren Plan eben auf dem Platze draußen entreißen. Als sie erfuhren, dass ich hierher kommen wollte, um die Klasse zu kehren, begriffen sie, dass ich mit ihnen Frieden machen will, und haben sich gegen mich empört. Aber ich habe ihn trotzdem gerettet«, fügte er stolz hinzu, indem er Mohn das kostbare, zusammengefaltete Papier übergab. Mohn wandte sich langsam zu mir. »Hörst du«, sagte er, »er hat sich für uns geschlagen und verwunden lassen, während wir ihm eine Falle stellten.« Dann gebrauchte er nicht mehr das bei den Schülern von Saint-Agathe ungewöhnliche Sie und sagte: »Du bist ein wahrer Kamerad«, und reichte ihm die Hand. Der Komödiant ergriff sie und blieb einen Augenblick sehr verwirrt wortlos stehen, weil ihm die Stimme versagte, aber bald fasste er sich und sagte uns gespannt ansehend: »So, ihr habt mir eine Falle gestellt.« Ich ahnte es und sagte mir: »Sie werden sehr erstaunt sein, wenn Sie mir den Plan wieder abgenommen haben und bemerken werden, dass ich ihn vervollständigt habe.« »Vervollständigt?« »Oh, nicht ganz.« Dann fuhr er in verändertem Ton langsam und ernst fort, wobei er sich uns näherte. »Mohn, jetzt muss ich es Ihnen sagen, auch ich bin dort gewesen, wo Sie waren. Auch ich habe an diesem außerordentlichen Feste teilgenommen. Als die Jungen im Kursus mir von ihrem geheimnisvollen Abenteuer sprachen, habe ich wohl gedacht, dass es sich um das verloren gegangene Gut handelt. Um sicher zu sein, habe ich ihnen ihren Plan gestohlen, aber mir geht es wie ihnen. Ich kenne den Namen des Schlosses nicht, und ich könnte nicht dorthin zurückfinden. Ich kenne den Weg, der von hier aus dorthin führt, nicht ganz.« Wie begeistert, mit welch eindringlicher Neugierde, wie freundschaftlich drückten wir uns an ihn. »Ich habe auf Ihren Plan einige Angaben eingezeichnet, die Sie nicht hatten. Das ist alles, was ich tun konnte.« Dann, als er sah, wie wir voller Bewunderung und Begeisterung waren, sagte er traurig und stolz: »Oh, ich muss Ihnen noch eins sagen. Ich bin nicht ein Bursche wie die anderen. Vor 3 Monaten wollte ich mir eine Kugel durch den Kopf jagen, und das erklärt, dass ich einen Verband um die Stirn trage, wie ein Landwehrmann von 1870. »Und beim Streit ist die Wunde wieder aufgegangen«, sagte Mohn freundschaftlich. Aber der andere fuhr, ohne darauf zu achten, in etwas schwülstigem Tone fort: »Ich wollte sterben, und da es mir nicht gelungen ist, so will ich nur für das Vergnügen weiterleben, wie ein Kind. Ich habe alles aufgegeben. Ich habe keinen Vater, keine Schwester, kein Haus, keine Liebe mehr, nichts als Spielgefährten.« »Werden Sie lange bei uns bleiben?« sagte Mohn. »Ich weiß nicht. Ich möchte schon. Ich bin furchtbar einsam und habe nur Ganache.« Sein Fieber, sein ganzes Feuer waren plötzlich verschwunden. Für einen Augenblick tauchte er wieder in dieselbe Verzweiflung, in der ihm wohl eines Tages der Gedanke des Selbstmordes gekommen war. »Seien Sie meine Freunde«, sagte er plötzlich. »Sehen Sie, ich kann Ihnen auf die Spur helfen, die Sie verloren haben.« Und fast feierlich fuhr er fort, »Seien Sie meine Freunde für den Tag, an dem ich wieder zwei Finger breit von der Hölle sein werde, wie schon einmal. Schwören Sie mir, dass Sie antworten werden, wenn ich Sie rufe. Wenn ich Sie so rufen werde«, und er stieß eine Art seltsamen Schreis aus. »Simon, schwören Sie zuerst.« Und wir schwuren. Denn als Kinder, die wir waren, verführte uns alles, was feierlich und ernster war, als das Natürliche. Dafür hören Sie alles, was ich jetzt sagen kann. Ich werde Ihnen das Haus in Paris nennen, in dem das junge Mädchen vom Schloss gewöhnlich die Feste Ostern, Pfingsten, den Monat Juni und manchmal auch einen Teil des Winters verbracht hat. »Sagen Sie es rasch«, rief Mohn. Der junge Mensch gab uns schnell die Adresse in Paris, die wir halblaut wiederholten. Dann lief er in das Dunkel hinein, um seinen Kameraden zu treffen, und ließ uns in einem Zustand unaussprechlicher Verwirrung zurück. All diese Ängste und Verwirrungen der letzten Tage hatten uns daran gehindert wahrzunehmen, dass der März gekommen und der Wind milder geworden war. Aber am dritten Tage nach jedem Abenteuer begriff ich plötzlich, als ich am Morgen auf den Hof kam, dass der Frühling ins Land zog. Eine köstliche Brise floss wie laues Wasser über die Mauer. In der Nacht hatte ein leichter Regen die Blätter der Mohnblumen benetzt. Die umgegrabene Erde des Gartens strömte einen starken Duft aus. Und ich hörte in dem meinem Fenster benachbarten Baum, wie ein Vogel versuchte, die ersten Noten zu lernen. Mohn sprach in der ersten Pause davon, gleich den Weg zu suchen, den der Schülerkomödiant angegeben hatte. Mit großer Mühe überredete ich ihn zu warten, bis wir unseren Freund wiedergesehen hätten, bis das Wetter endgültig schön geworden wäre und alle Pflaumenbäume von St. Agathe blühten. Gegen die niedrige Mauer der kleinen Gasse gestützt, die Hände in den Taschen und Barhaupt plauderten wir, und der Wind ließ uns bald vor Kälte erschauern, bald erweckte er durch laue Stöße in uns irgendeine tiefgehende Begeisterung. O Bruder, Kamerad, Wanderer, wir waren alle beide überzeugt, dem Glück nahe zu sein, wenn wir nur loswanderten, um es zu finden. Um 12:30 Uhr, während des Mittagessens, hörten wir auf dem Kreuzwegplatz Trommeln. Sofort waren wir, unsere Servietten in der Hand, auf der Schwelle des Gittertores. Es war Ganache, der für abends 8 Uhr, in Anbetracht des schönen Wetters, eine große Vorstellung auf dem Kirchplatz ankündigte. Auf jeden Fall würde, um gegen Regen geschützt zu sein, ein Zelt errichtet. Dann folgte eine lange Aufzählung aller Zugstücke, die der Wind hinwegwehte, aber aus denen wir Worte heraushörten wie Pantomime, Lieder, Reiterkunststücke. Alles durch erneutes Trommeln unterbrochen. Während des Abendessens ertönte, um den Beginn anzuzeigen, unter unseren Fenstern die Pauke und ließ die Scheiben erzittern. Bald nachher kamen, wie man am Summen der Unterhaltung hörte, die Leute aus der Vorstadt in kleinen Gruppen vorbei und gingen nach dem Kirchplatz, und wir beide saßen da, zitternd vor Ungeduld, gezwungen, bei Tisch zu bleiben. Endlich gegen 9 Uhr hörten wir Scharren von Füßen und unterdrücktes Lachen am kleinen Gitter, die Lehrerinnen kamen uns zu holen. In vollständiger Dunkelheit zogen wir alle zusammen zu dem Schauplatz hin. Von Weitem sahen wir schon die Kirchenmauer wie durch ein großes Feuer erleuchtet. Zwei angezündete Laternen schwankten im Winde. Innen waren wie in einem Zirkus Stufensitze aufgestellt. Herr Sorel, die Lehrerinnen, Mohn und ich setzten uns auf die untersten Bänke. Ich sehe den Platz wieder vor mir, der sehr eng war, wie ein wirklicher Zirkus. Hinter uns im Schatten saßen übereinander die Bäckerin, Frau Pignot, die Krämerin Fernande, die Mädchen aus dem Städtchen, Schmiede, Damen, Buben, Bauern und andere Leute. Die Vorstellung war schon zur Hälfte vorüber. Man sah in der Manege eine kleine dressierte Ziege, die sehr gelehrig ihre Füße auf 4 Gläser stellte, dann auf 2 und schließlich nur auf 1. Ganache führte sie sehr sanft mit kleinen Stößen eines Stöckchens vor, wobei er uns immer mit unruhiger Miene, offenem Mund und toten Augen ansah. Auf einem Hocker sitzend in der Nähe zweier Laternen an der Stelle, wo die Manege mit dem Wohnwagen in Verbindung stand, erkannten wir in einem feinen schwarzen Trikot mit verbundener Stirn den Führer des ganzen Spieles, unseren Freund. Kaum hatten wir uns gesetzt, da sprang ein vollgesatteltes Pony in die Manege, dass der junge Verwundete mehrmals herumlaufen ließ und das immer vor einem von uns anhielt, wenn es die liebenswürdigste und tapferste Person der Anwesenden bezeichnen sollte, immer aber vor Frau Pignot, wenn es sich um die lügnerischste, geizigste oder verliebteste Person handelte. Und dann entstand jedes Mal um sie herum Gelächter, Schreien und Gackern, wie bei einer von einem Hunde gejagten Herde von Gänsen. Während der Pause kam der Spielleiter zu uns, um sich ein wenig mit Herrn Cyrell zu unterhalten, der darüber ebenso stolz war, als wenn er mit Talma oder Leotard gesprochen hätte. Und wir hörten mit leidenschaftlicher Anteilnahme allem zu, was er sagte. Er sprach von seiner wiedergeschlossenen Wunde, von diesen Darbietungen, die während der langen Wintertage vorbereitet waren, und von ihrer Abfahrt, die nicht vor Ende des Monats stattfinden würde, denn sie beabsichtigten, bis dahin die verschiedensten und immer wieder neue Vorstellungen zu geben. Die Vorführung sollte mit einer großen Pantomime endigen. Gegen Schluss der Pause verließ uns unser Freund und war gezwungen, um wieder zum Eingange des Wohnwagens zu gelangen, an einer Gruppe vorbeizugehen, die die Manege eingenommen hatte und in deren Mitte wir plötzlich Jasmine Delouche bemerkten. Die Frauen und Mädchen machten Platz, der verwundete junge Mann, sein seltsames und tapferes Aussehen, hatte sie alle bezaubert. Auf Jasmine, der aussah, als ob er gerade von einer Reise zurückkäme und der sich leise, aber angeregt mit Frau Pignot unterhielt, hätte sicherlich das Kostüm eines Clowns mehr Eindruck gemacht. Er hielt die Daumen in seiner Weste in gleichzeitig blasierter und sehr verlegener Haltung. Als der Komödiant vorüberkam, sagte er laut mit einer trotzigen Bewegung zu Frau Pignot etwas, was ich nicht hörte, was aber sicher eine Beleidigung, ein gegen unseren Freund gerichtetes, herausforderndes Wort war. Es musste eine schwere und unerwartete Drohung sein, denn der junge Mann konnte sich nicht enthalten, sich umzuwenden und den anderen anzusehen, der, um seine Haltung nicht zu verlieren, grinste und seinen Nachbarn mit dem Ellenbogen anstieß, wie um sie auf seine Seite zu ziehen. Alles dieses ereignete sich übrigens in wenigen Sekunden. Ich war sicher der Einzige auf meiner Bank, der es bemerkte. Der Spielleiter ging wieder zu seinem Kameraden hinter den Vorhang, der den Eingang zum Wohnwagen verdeckte. Alle Zuschauer begaben sich wieder auf ihre Plätze, weil sie glaubten, der zweite Teil der Vorstellung würde gleich beginnen. Alles wurde ganz still. Da hörte man hinter dem Vorhang, während gerade die Stimmen leiser wurden und aufhörten, den Lärm eines Wortstreites. Einzelnes verstanden wir nicht, aber wir erkannten die beiden Stimmen, die des großen Burschen und die des jungen Mannes. Die erste erklärend und sich rechtfertigend, und die andere, die Vorwürfe machte und mit Entrüstung und Trauer zugleich sagte: »Aber Unglücklicher, warum hast du mir nichts davon gesagt?« Die Folge konnten wir nicht mehr hören, obwohl alles lauschte. Dann wurde es ganz still, der Streit ging mit leiser Stimme weiter und die Burschen, die ganz oben saßen, begannen zu schreien: »Licht, Vorhang!« und mit den Füßen zu trampeln. Endlich glitt zwischen den Vorhängen langsam das von Runzeln durchfurchte, bald durch Heiterkeit, bald durch Traurigkeit verzerrte, mit Oblaten besäte Gesicht eines langen Pierrots hervor. Er sah aus, als ob er aus drei schlecht zusammengesetzten Stücken bestünde. Der Bauch schien von Leibschneiden zusammengekrümmt und er ging auf den Fußspitzen wie aus übertriebener Vorsicht und Furcht, die Hände in zu langen, den Fußboden fegenden Ärmeln verborgen. Ich kann heute die Handlung der Pantomime nicht wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Ich erinnere mich nur, dass der Pierrot gleich bei seiner Ankunft in der Manege, nachdem er sich vergeblich und verzweifelt auf den Füßen gehalten hatte, hinfiel. Alle Mühe, sich zu erheben, nützte ihm nichts. Es war stärker als er fiel, er hörte nicht auf zu fallen. Er blieb an vier Stühlen zu gleicher Zeit hängen. In seinem Sturz riss er einen riesenhaften Tisch um, den er mit in die Manege gebracht hatte. Schließlich lag er jenseits der Schranke fast auf den Füßen der Zuschauer. Zwei Leute aus dem Publikum, mit denen er sich vorher verabredet hatte, zogen ihn an den Füßen und stellten ihn nach unglaublichen Anstrengungen aufrecht hin. Und jedes Mal im Fallen stieß er einen kleinen Schrei aus, immer in einer anderen Tonart, einen kleinen, unerträglichen Schrei, in dem höchste Not und Genugtuung sich zu gleichen Teilen mischten. Als Gipfelpunkt des Ganzen kletterte er auf ein aus Stühlen aufgebautes Gerüst und tat einen gewaltigen, ganz langsamen Sturz, und sein durchdringendes und schreckliches Triumphgeheul dauerte so lange wie der Sturz, begleitet von den Schreckensrufen der Frauen. Während des zweiten Teils seiner Pantomime, ich sehe es wieder vor mir, ohne mich zu erinnern, warum, zog der arme, fallende Pierrot aus einem seiner Ärmel eine kleine, mit Kleie ausgestopfte Puppe hervor und mimte mit ihr eine lange, tragikomische Szene. Zum Schluss ließ er aus ihrem Mund die ganze Kleie, die sie im Bauche hatte, herausquellen. Dann füllte er sie, von kleinen, erbarmungswürdigen Schreien begleitet, mit Mehlbrei, und im Augenblick der größten Aufmerksamkeit, während alle Zuschauer mit hängenden Lippen die Augen auf die klebrige und aufgeplatzte Tochter des armen Pierrot richteten, ergriff er sie plötzlich bei einem Arm und schleuderte sie mit aller Kraft durch die Zuschauer hindurch nach dem Gesicht von Jasmin Delouche, dessen eines Ohr sie streifte, um sich dann auf dem Magen von Frau Pignot flach zu drücken. Die Bäckerin stieß einen solchen Schrei aus und warf sich so stark nach hinten zurück, und alle ihre Nachbarinnen machten es ebenso, dass die Bank brach. Und die Bäckerin, Fernand, die traurige Witwe Delouche und 20 andere noch hinfielen, die Beine in der Luft unter Lachen und Schreien und Beifallsklatschen, während der große Clown, der mit dem Gesicht auf der Erde dalag, sich zum Gruß erhob und sagte: »Meine Damen und Herren, wir haben die Ehre, Ihnen zu danken.« Aber in diesem Augenblick und inmitten der ungeheuren Aufregung erhob sich der große Mohn, der seit Beginn der Pantomime ganz still gewesen war und von Minute zu Minute mehr in Gedanken versunken zu sein schien, ergriff mich plötzlich beim Arm, wie unfähig noch an sich zu halten, und rief: »Sieh den Komödianten an, schau! Ich habe ihn endlich wiedererkannt.« Bevor ich überhaupt hingesehen hatte, hatte ich es erraten, als ob der Gedanke seit langer Zeit unbewusst in mir gekeimt hätte und nur auf den Augenblick sich zu erschließen wartete. Der neben der Schranke am Eingang des Wohnwagens stehende junge Mann hatte seine Binde abgenommen und einen Umhang über die Schulter geworfen. In dem trüben Licht sah man, wie einst beim Schein der Kerze im Gutszimmer, ein sehr feines, bartloses Gesicht mit einer Adlernase. Bleich, mit halb geöffneten Lippen, blätterte er hastig in einer Art von kleinem, rotem Album, das wohl ein Taschenatlas war. Abgesehen von einer Narbe, die über die Schläfe lief und unter der Masse des Haares verschwand, war es, so wie ihn der große Mohn mir beschrieben hatte, der Bräutigam vom unbekannten Gute. Es war klar, dass er seine Binde abgenommen hatte, um von uns erkannt zu werden. Aber kaum hatte der große Mohn den Schrei ausgestoßen, so ging der junge Mann in den Wagen zurück, wobei er auf uns einen Verständigungsblick warf und uns mit der unbestimmbaren Traurigkeit, die sein Lächeln meist barg, zulächelte. »Und der andere«, sagte Mohn fieberhaft, »warum habe ich ihn nicht gleich erkannt? Das ist der Pierrot vom Feste dort.« Und er stieg von den Bänken herunter, um zu ihm zu gehen. Aber schon hatte Ganache alle Verbindungen mit der Manege abgeschnitten. Er löschte die 4 Fackeln des Zirkus eine nach der anderen aus, und wir waren gezwungen, der Menge, die sich sehr langsam zwischen den Bänken verlief, ins Dunkel zu folgen, wo wir ungeduldig auf und ab gingen. Dieses Mal begriffen wir alles. Das große weiße Schattenbild, das Mohn am letzten Abend des Festes zwischen den Bäumen hatte dahineilen sehen, war Ganache gewesen, der den verzweifelten Bräutigam aufgehoben hatte und mit ihm geflüchtet war. Der andere hatte diesen wilden Beruf voller Gefahren und Abenteuer von Spielen unterbrochen erwählt. Es schien ihm, als ob er seine Kindheit wieder von Neuem anfinge. Franz von Galais hatte uns bisher seinen Namen verschwiegen und hatte vorgegeben, den Weg zum Gut nicht zu kennen, wahrscheinlich aus Furcht zur Rückkehr zu seinen Eltern gezwungen zu werden. Aber warum hatte es ihm heute Abend plötzlich gefallen, sich uns zu erkennen zu geben und die ganze Wahrheit ahnen zu lassen? Während die Zuschauer nach der Vorstellung sich langsam im Städtchen verloren, entwarf der große Mohn allerhand Pläne. Er beschloss, gleich am anderen Morgen, einem Donnerstag, Franz aufzusuchen. Und dann würden alle beide zurückkehren. Welche Reise sollte das werden auf der nassen Landstraße? Franz würde alles erklären, alles würde wieder in Ordnung kommen, und das wunderbare Abenteuer könnte da wieder weitergehen, wo es damals aufhörte. Ich ging in der Dunkelheit neben ihm her, mit unerklärlich bewegtem Herzen, denn alles trug doch zu meiner Freude bei, dass, wenn auch geringe Vergnügen der Erwartung des schulfreien Donnerstag und die große Entdeckung, die wir gemacht hatten, bis zu der ganz großen Aussicht, die sich uns jetzt bot. Bittere Erinnerung. vergebliche, zerstörte Hoffnung. Als wir am anderen Morgen gegen 8 Uhr beide auf den Kirchplatz kamen, mit schön geputzten Schuhen, hell blitzenden Gürtelschließen und unseren neuen Mützen, stieß Mohn, der bis dahin, wenn er mich betrachtete, immer ein Lächeln unterdrückte, einen Schrei aus und rannte dem leeren Platze zu. Da, wo die Hütte und der Wagen gestanden hatten, sah man nur noch einen zerbrochenen Topf und allerhand Lumpen herumliegen. Die Gaukler waren fort. Eine leichte Brise, die uns eisig erschien, wehte. Mir schien, als ob wir bei jedem Schritt auf dem steinigen und harten Boden des Platzes anstießen und zu fallen drohten. Mohn, der ganz bestürzt war, schien zweimal die Absicht zu haben, loszurennen, zunächst auf der Straße nach Saint-Loup-des-Bois. Er legte einen Augenblick seine Hand über die Augen in der Hoffnung, dass unsere Leute erst jetzt fortgefahren seien. Aber was tun? 10 verschiedene Wagenspuren waren auf dem Platze zu sehen, die sich dann auf der härteren Landstraße verloren. Wir mussten tatenlos hierbleiben. Als wir heimkehrten, zerstreute die Sonne den leichten Morgennebel. Die Hausfrauen schüttelten auf der Schwelle der Häuser ihre Teppiche aus und schwatzten. Und in den Wäldern und auf den Feldern vor den Toren des Städtchens begann der prachtvollste Frühlingsmorgen, der in meinem Gedächtnis geblieben ist. Alle großen Schüler des Kurses sollten an jenem Donnerstage gegen 8 Uhr eintreffen, um während des Vormittags sich entweder für die Prüfung zum Eintritt in die École Normale oder für die Abiturientenprüfung vorzubereiten. Als wir beide ankamen, Mohn traurig und so nervös, dass er nicht ruhig bleiben konnte, ich sehr niedergeschlagen, war die Schule leer. Ein Sonnenstrahl glitt über den Staub einer wurmstichigen Bank und über den glänzenden Lack eines Globus. Wie sollten wir hier vor einem Buche bleiben und unsere Enttäuschungen hinunterschlucken, während alles uns nach draußen rief? Das Spiel der Vögel auf den Zweigen in der Nähe der Fenster, die Flucht der anderen Schüler auf Wiesen und in die Wälder und vor allem der fieberhafte Wunsch, so schnell wie möglich nach dem unvollständigen Plan, den der Komödiant berichtigt hatte, den Weg zu suchen. Unsere letzte Zuflucht, der letzte Schlüssel am Schlüsselbund, nachdem wir alle anderen versucht hatten. Das ging über unsere Kraft.